Denkst du, dass sich in den letzten Jahren die Bedeutung von Subkultur und Independent veränderte? Hat sich Indie nicht selbst zum Marktsegment und Aushängeschild für die bessere Musik, die gesünderen Vertriebsformen fernab vom Major-Overkill entwickelt? Ich würde ja sagen, die sind ja immer schon Teil der Musikindustrie. Also die sind ja immer schon Teil dessen, wo sie eigentlich von weg wollen oder wovon sie sich abgrenzen. Und das passiert natürlich alles in viel kleineren Maßstäben. Und dann gibt es Zeiten, in denen ist die ökonomische Lage so, dass eher kleinere Firmen mit geringer Sicherheit sich über Wasser halten. Und dann ist die ökonomische Lage auch mal wieder genau umgekehrt, wo dass halt große, fast meinetwegen auch monopolistische Komplexe sind, die dort sich über Wasser halten können und kleinere, scheinbar unabhängig operierende Firmen sind es dann eben nicht. Aber das, da kann ich wenig zu sagen, weil das würde ich dann gerne so den Ökonomen überlassen, dazu darüber was zu urteilen, was aber ideologisch dahinter steckt. Das finde ich ganz bemerkenswert, weil nach wie vor dadurch ja eine Vorstellung von kapitalistischer Gesellschaft aufrechterhalten wird, in der so getan wird, als sei der Kapitalismus quasi durch einen anderen Umgang mit der Warentauschgesellschaft in die Ecke zu drängen und als könnte man den längerfristig so bezwingen. Und das zeugt ja eher davon, dass überhaupt nicht thematisiert wird, was Kapitalismus ist, sondern als sei Kapitalismus eine Art Einstellungssache. Und wenn man da nur richtig und gewitzt mit umgeht, dann gibt es damit auch keine Probleme mehr. Was man ja nicht vergessen darf, ist, dass sich mittlerweile und auch das gehört ja für mich zur Verschiebung von der Kulturindustrie zur Popkultur, dass sich die Standardisierung der Kulturwaren gleichzeitig auch immens vervielfältigt hat. Also es ist zwar alles weitgehend gleich und ähnlich, aber trotzdem gibt es ja ein wesentlich breiteres Angebot an Produkten als noch vor 50 Jahren zum Beispiel. Was man aber auch nicht vergessen darf unter dem Vorzeichen, und das gilt, glaube ich, auch durchaus für die sich independent glaubende Szene, die Produkte werden ja nicht unbedingt besser. Und zwar in jeder Hinsicht nicht besser. Also weder, vielleicht ist das jetzt auch ein bisschen meine Arroganz, aber weder fällt mir auf, dass auf, sagen wir, der Ebene der Unterhaltung mehr unterhaltsame Musik oder was auch immer Filme produziert werden, noch auf der Ebene von einer reflektierten, authentischen Kunst oder kritischen Kunst mehr Sachen produziert werden, die nicht vorher auch schon gegeben hätte. Also das heißt, ich glaube, das ist auch nicht der Fehler derjenigen, die diese Sachen machen, sondern das ist sozusagen der Fehler, der im System liegt. Also das heißt, dass, auch wenn das jetzt ein bisschen abwegig auf die Frage klingt, aber das scheint mir der Schlüssel dahin zu sein, wenn der Kapitalismus darin besteht, dass ihm die Krise fundamental eingeschrieben ist, und wenn es dann stimmt, was ich eben mit Walter Benjamin meinte, dass die Kultur sich in einer gewissen, dass die Kultur in gewisser Weise der Ausdruckszusammenhang der ökonomischen Verhältnisse ist, dann ist auch die Frage, wie sich eben diese ökonomische Krise in der Kultur bemerkbar macht. Sowas wird leicht missgedeutet als Kulturpessimismus, als würde man sagen, früher sei alles viel besser gewesen. Das glaube ich nicht. Also ich denke nach wie vor, dass also wenn das einem einigermaßen gut geht sozial, dass also die Verhältnisse so sind, dass man sich immer noch ganz gut unterhalten lassen kann von dem, was derzeit geboten wird. Aber trotzdem, glaube ich, muss man sich daran gewöhnen, dass längerfristig, wenn die Ökonomie in der Krise ist, die kulturellen Produkte genauso Krisenerscheinungen darstellen. Und das heißt dann nicht unbedingt, dass sie besser werden, sondern das heißt erstmal, dass tatsächlich Sachen auch langweiliger werden oder auch weniger, weiß ich nicht, das sind jetzt abgegriffene Begriffe, weniger Fantasie haben oder originell sind oder sowas in der Art. Die Die Linke bemühte sich ja von Ernst Busch über Tonsteine Scherben bis hin zu The International Noise Conspiracy eine kulturelle Praxis zu entwickeln. Kann es sowas wie emanzipatorische Popmusik überhaupt geben? Dazu sage ich nichts. Denn wirft man mir wieder vor, ich würde nur über meine Schallplatten reden. Das ist natürlich auch ein interessanter Punkt. Ist das Reflektieren über Musik nicht selbst oft eine Frage des eigenen Geschmacks? Adorno hatte als Schüler von Alban Berg immer versucht, die freie Atonalität zu retten. Marcuse hat sich für Bob Dylan begeistert, dem er dann auch emanzipatorisches Potenzial attestierte. Also, vielleicht so rum. Ich glaube, dass es ja nicht das Ziel sein kann, eben seinen eigenen Geschmack zu legitimieren. Also das heißt, mir würde es ja nicht darum gehen zu sagen, ich höre das und das und das ist dann auch richtig und jeder, der was anderes hört, liegt falsch oder hört das Falsche. Also das mache ich zu Hause in der Wohngemeinschaft. Ja, und das ist auch ein interner Streit. Der macht auch Spaß, aber der hat mit kritischer Theorie nichts zu tun. Gleichzeitig, auch wenn das jetzt so ein bisschen abgeschmackt bürgerlich klingt, glaube ich, dass die Fähigkeit, überhaupt Geschmacksurteile entwickeln zu können, und zwar durchaus auch Geschmacksurteile eben in der Weise, wie Adorno vom Erkenntnischarakter redet oder vom Wahrheitsgehalt redet, gerade angesichts der derzeitigen gesellschaftlichen Situation, auch der kulturellen Situation, schon etwas ist, was sozusagen geübt werden kann oder geübt werden sollte oder auch zu einer kritischen Theorie gehört. Damit meine ich Folgendes. Also vorhin blieb so ein bisschen unbeantwortet die Frage, wie ich mir das denn mit dem linken Mythos vorstelle. Und ich hatte ja auf die Mode verwiesen und auf Walter Benjamin verwiesen. Ich glaube, dass es zu nichts führt, wenn man versucht, aus bestimmten Erscheinungen, sei es eben Mode oder sei es bestimmte Pop-Subkulturen oder sei es bestimmte Bands, ein Programm zu machen. Weil es darum ja auch nicht geht. Also es geht ja nicht darum, dass man quasi ästhetische Erfahrung verordnet, sondern dass man Menschen befähigt, überhaupt ästhetische Erfahrung machen zu können. Früher durchaus mal behauptet habe, es gibt so ein substanzielles Material, auch in der Musik, was auch nachweisbar ist, also wo ich durchaus dann festhalten würde, aber unter sehr großen Abstrichen, glaube ich nämlich, dass mittlerweile genau diese Fähigkeit, ästhetische Erfahrung an einem spezifischen musikalischen Material machen zu können, sehr subjektiv ist. Also das wäre so ein Versuch, ich hoffe, dass es jetzt nicht zu verwirrend ist, dass wir so ein bisschen der Versuch, genau das, was Kant mit der Kritik der Urteilskraft als idealistische Ästhetik meint, nämlich, dass sie das Schöne als Symbol des sittlich Guten und dann ist das Schöne das subjektiv Allgemeine, genau sowas materialistisch zu wenden. Und zwar durchaus im Sinne einer Materialästhetik, wo aber dieser Zugriff auf das Material auch ein subjektiv Allgemeines darstellt, also letztendlich dem Geschmacksurteil, dem individuellen Geschmacksurteil obliegt. Und damit meine ich Folgendes. Also Benjamin ist ja ein Theoretiker der Allegorie und er versucht, die Ware, und zwar gerade in ihrem Doppelcharakter, wie Marx es sagt, oder auch eben in ihrem Fetischzusammenhang, als Allegorie zu deuten. Und damit unterstellt er ja überhaupt eine Mehrdeutigkeit oder Mehrdeutbarkeit der Ware. Und Benjamin unterstellt eine Mehrdeutigkeit der Ware und ich glaube, dass das auch für Popmusik gilt. Also das heißt, dass die einerseits auf einer, sagen wir, tauschwertlogischen Ebene völlig standardisiert ist und eben nicht unmittelbar Erfahrungsmöglichkeiten liefert, aber gleichzeitig genau in ihrer eigenen Widersprüchlichkeit als Krisenphänomen wiederum auch gelesen werden kann wie eine Allegorie. Und jetzt ist ja das Entscheidende der Theorie der Allegorie bei Benjamin, dass eben nicht die Allegorie von sich aus ihre Deutung liefert, sondern dass es an demjenigen liegt, der diese Allegorien ausdeutet, also dem Allegoriker obliegt. Und das wäre so die Antwort auf die Frage. Also ich denke mir, dass sozusagen genau die Fähigkeit zum Geschmacksurteil ähnlich funktioniert als kritische Haltung gegenüber Popmusik oder kulturellen Phänomenen im Allgemeinen, nämlich in der Lage zu sein, solche Produkte als Allegorien lesen zu können. Und das wäre dann auch die Antwort auf die Frage nach dem Mythos. Also das heißt, man kann jetzt nicht sagen, ein linker Mythos wäre das und das und das und rote Fahnen und weiß ich nicht, also das wäre kein Programm, ja, sondern das wäre in gewisser Weise die Fähigkeit auch zu versuchen, aus der Mehrdeutigkeit der Symbole, mit denen man es so zu tun hat, selber eine Geschichte zu rekonstruieren. What a day.